Redaktion Peter Mühlfeit und Christiane Sütterle. Das Wetter in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. In der Nacht trocken und aufgelockert zwischen plus 3 und minus 3 Grad. 22.03 Uhr. SWR 2 Krimi. Vermisst. Hörspiel nach dem Roman von Dror Mishani. Aus dem Hebräischen von Markus Lemke. Bearbeitung Andrea Ghetto. Wissen Sie, warum es keine Kriminalromane auf Hebräisch gibt? Bitte? Cholon Polizeistation. Mittwoch, 18.10 Uhr. Vor mir eine Mutter. Die dritte in diesem Bereitschaftsdienst. Ich will nach Hause. Warum werden in Israel keine Bücher geschrieben, wie beispielsweise die von Agatha Christie? Ich kenne mich da nicht so aus. Wenn bei uns ein Verbrechen begangen wird, dann war es in der Regel der Nachbar oder der Onkel. Es braucht keine komplizierten Ermittlungen, um den Täter zu finden. Den großen Unbekannten, den gibt es hier nicht. Normale Kinder verschwinden nicht. Ihr Sohn wird in ein paar Stunden wieder zu Hause sein. Hanna Sharabi, höchstens 2 Jahre älter als ich. Keinesfalls 40. Mit gekrümmtem Rücken sitzt sie auf der Stuhlkante. Schmächtig. Auf den Knien eine abgewetzte schwarze Ledertasche. In den Händen hält sie ein altes Mobiltelefon, das ihres 16-jährigen Sohnes, der heute nicht von der Schule nach Hause gekommen ist. Was ist, wenn wir ihren Sohn... Offer. Sein Name ist Offer. Wenn wir Offer bekifft aufgreifen. Ich müsste ein Strafverfahren wegen Drogenmissbrauchs gegen ihn einleiten. Noch ist es für Suchmaßnahmen zu früh. Oder sagt Ihnen Ihr Bauchgefühl, dass ihm etwas passiert ist? Noch schnell im Supermarkt eine Singlepackung Fertig-Ravioli kaufen. Und dazu eine Flasche Coturon. Es sieht ihm einfach nicht ähnlich, so zu verschwinden. Und als ich sein Telefon gefunden habe, habe ich sofort ein schlechtes Gefühl gehabt. Warum? Weil er es noch nie vergessen hat. Und wann haben Sie festgestellt, dass er es nicht bei sich hat? Irgendwann tagsüber, als ich sein Zimmer geputzt habe. Putzen Sie jeden Tag sein Zimmer? Bitte? Nein, nicht jeden Tag, nur wenn es schmutzig ist. Haben Sie es eingeschaltet? Nein. Denken Sie, ich hätte es anmachen sollen? Ich weiß nicht. Aber schalten Sie es jetzt ein. Zum Essen? Eine alte Folge von Law and Order. Sie sagten, Ihr Mann ist erst in einigen Tagen zurück. Ja, in 2 Wochen. Er ist auf einer Schiffsreise nach Triest. In 4 Tagen kann er erst von Bord, wenn Sie das erste Mal vor Anker gehen. Ach, der wird doch nirgends von Bord gehen müssen. Was ist mit den Geschwistern? Könnten die etwas wissen? Weiß ich nicht. Sein Bruder ist erst 5 und mit seiner Schwester ist er nicht so eng. Also, wenn Sie mir nicht irgendetwas verschweigen, sehe ich keinen Grund zur Sorge. Wer wird sich melden? Was habe ich denn zu verschweigen? Ich möchte, dass Sie ihn finden. Er kann doch auch ohne sein Telefon nicht anrufen. Offa. Gefälliger Name. Und wie klingt... Offa Avram. Inspektor Offa Avram. Oberinspektor Offa Avram. Der Generalkommandeur der Polizeikräfte von Cholon, Offa Avram, hat heute aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt bekannt gegeben. Nicht ohne zuvor bei allen Krankenhäusern der Umgebung nachzufragen, ob bei ihnen ein Junge eingeliefert worden ist, der auf den Namen Offer Sharabi hört. Haben Sie denn schon eine Vermutung, wo er sein könnte? Leider noch nicht. Wer sind Sie? Zev Avni aus dem zweiten Stock. Gleich die Wohnung unter den Scharabis. Und das ist meine Frau, Michal, mit unserem Sohn Ilai. Wir haben unten am Eingang den Anschlag mit der Vermisstenanzeige gesehen. In dem Augenblick, als er die Streifenwagen vor dem Haus parken sah, wusste er, warum sie gekommen waren. Ein Bauchgefühl, ein scharfes, ätzendes Bewusstwerden in der Tiefe seines Körpers. Inspektor Avram. Er war bereit, obgleich er noch nicht verstand, wofür. Woher kommen Sie? Aus der Schule. Mein Mann und ich sind Lehrer am Gymnasium in Tel Aviv. Wann haben Sie Ofa Sharabi zum letzten Mal gesehen? Er spürte erneut die Explosion in seinem Innern. Sein zweites Ich war alarmiert. Vielleicht war dies genau genommen der Anfang. Er musste sich jedes Detail merken. Ich weiß nicht. Vor ein paar Tagen vielleicht. Er brachte den Müll raus. Und Sie? Genau weiß ich das nicht mehr. Irgendwann diese Woche. Und wirkt er so wie immer oder war etwas an seinem Verhalten ungewöhnlich? Nein. Er war wie immer. Und ich kenne ihn ganz gut. Also, kennen? Seth. Wir wohnen erst seit einem Jahr hier in Cholon. Inwiefern kennen Sie ihn? Insofern, als ich ihm 4 Monate lang Nachhilfe in Englisch erteilt habe. Und wie war er? Er ist ein Junge, der wirklich lernen will, aber Englisch ist nicht unbedingt sein stärkstes Fach. Offa ist besonders. Er ist ein sensibler, angenehmer, introvertierter Halbwüchsiger. Hat er Ihnen von der Absicht erzählt, wegzulaufen? Oder hat er vielleicht Selbstmordgedanken? Nein, keine Spur. Ist Ihnen sonst noch was aufgefallen? Ja. Ich glaube, es war vorgestern Abend, am Dienstag. Da hörte ich eine laute Diskussion, einen Streit. Aber ich habe keine Ahnung, wer gestritten hat und worüber und ob es etwas mit Offa zu tun hatte. Was? Ja. Hast du denn nichts gehört? Nein. Kann sein, dass ich schon geschlafen habe. Vielleicht war es ja auch ihr Fernseher. Ja, gut möglich. Haben Sie eine Vermutung, wo Offa sein könnte? Leider noch nicht. Aber vielleicht haben Sie eine. Ich wünschte, ich hätte eine. Und er verspürte, dass er so viel zu sagen hatte. Als Michal spätabends ins Schlafzimmer kam, vertiefte er sich in sein Buch. Er hörte, wie sie sich auszog. Sie zog sich vor einem Mann aus, den sie noch nicht kannte. Weglaufen erfordert jede Menge Mut. Wo schläft Offa jetzt? Wenn ich richtig verstehe, besteht keine besondere Dringlichkeit. Und was passiert morgen? Wie meinst du das? Wir wissen nicht, wo der Junge die letzte Nacht verbracht hat. Morgen beginnt Schabbat. Wenn ich eine breit angelegte Suchaktion organisieren will, dann muss ich mir genügend Leute besorgen. Avi, das ergibt doch keinen Sinn, solange du keine Spur hast. Was haben denn die Ermittlungen in der Schule ergeben? Nichts. Na also, wenn du einen Ermittlungsansatz hast, werden wir schon genügend Leute zusammentrommeln. Irgendeine Chance, dass du heute noch vorbeikommst? Eher nicht. Ich bin in Jerusalem, habe noch mehrere Besprechungen. In der vergangenen Nacht hat nicht ein Polizist in ganz Israel, jetzt abgesehen von mir, gewusst, dass Offa vermisst wird. Wieso macht mir niemand einen Vorwurf? Weder Ilana als meine Vorgesetzte noch Hanna Sharabi. Ich habe mich nicht wie derjenige verhalten, der die Ermittlungen leitet. Ich habe weder aufmerksam hingeschaut noch richtig zugehört. Was auch immer mit Offa passieren wird und wo immer er sich befinden mag, dies ist eine Geschichte, die sich selbst zu erzählen beginnt. Also suchen Sie noch gar nicht nach ihm? Mit Polizisten? Hanna Sharabi ist allein zu Hause. Alles ist sauber und aufgeräumt. Noch wissen wir nicht, wo wir suchen sollen. Ich möchte mit Offas Geschwistern sprechen. Die sind bei den Eltern meines Mannes in Ramatgan. Weshalb? Ich kann mich jetzt nicht um sie kümmern. Ich habe keine Kraft. Und wie stehen Sie mit Ihrem Mann in Verbindung? Heute habe ich noch nicht mit ihm gesprochen. Aber Anfang nächster Woche kommt er zurück. Offa ist ein ordentlicher Junge. Also so wie sein Zimmer aussieht. Ich habe gar nicht gewusst, dass er so ordentlich ist. Die Schubladen habe ich nie aufgemacht. Erzählen Sie mir mehr über ihn, Ihren Sohn. Er ist ein guter Schüler. Er hat den humanistischen Zweig gewählt. Er geht nicht aus. Er hat nicht viele Freunde. Er geht zur Schule, kommt nach Hause, spielt mit seiner Schwester und seinem Bruder. Er hilft viel im Haushalt. Und was ist mit dem Nachhilfeunterricht beim Nachbarn Sef Avni? Findet der noch statt? Nein, das war nicht mehr nötig. Offas Leistungen in Englisch haben sich verbessert. Hat er eine Freundin? Nein, glaube ich nicht. Denken Sie, dass Offa Angst vor der Armee hat? Vor der Armee? Nein, weiß ich nicht. Vielleicht, ja. Sein aktueller Stundenplan? Ja, sieht so aus. Am Mittwoch hätte er Algebra, Englisch und Soziologie gehabt. Ja, bitte. Wo? Anonymer Anruf? Ja, gut, ich komme. Frau Scharabi, ich muss los. Ich melde mich bei Ihnen. Er war enttäuscht darüber, dass Inspektor Avram nicht nochmal zu ihm gekommen war, um ihn ausführlich zu Offa zu befragen. Denn er kannte ihn wirklich, wusste, wie einsam er war. Eigentlich wollte er, als er bei der Polizei anrief, sagen, dass Offa am Leben sei und dass er wisse, wo er sich versteckt hielte. Abschnitt H300. Dort liegt eine Leiche. Als Nachbar fühlt man sich doch verpflichtet. Ein weitläufiges, sandiges Gebiet südlich der Menachem-Bilien. Nichts als Dünen und trockene Sträucher. Der Nachhilfelehrer, oder? Englisch, ja. Seite an Seite stapften sie durch die Dünen wie zwei alte Bekannte. Oder wie ein Befehlshaber und sein Adjutant. Genau wie er es sich erhofft hatte, als ihm die Eingebung gekommen war, anzurufen. Suchen wir einfach weiter. Haben Sie schon einen Durchbruch bei den Ermittlungen erzielt? Nein, bisher noch nicht. Warum suchen wir dann ausgerechnet hier? Gibt es konkrete Informationen? Es sind Hinweise eingegangen, dass der Junge sich hier in der Gegend herumtreibt. Hatte die Polizistin, mit der er telefoniert hatte, nicht zugehört? Oder log Avram vorsätzlich? Man hat Offa hier gesehen. Das heißt, er ist am Leben. Warum sollte er nicht am Leben sein? Ja, natürlich. Ich meine, wissen Sie, wo er sich befindet? Was meinen Sie, tun wir denn hier? Eine Lederjacke. Und eine Korthose. Ich habe gelesen, Leder sei wieder in Mode. Hallo, Avi. Die Sachen gehören nicht dem Vermissten. Ilana, entschuldige. Eine Mutter gibt am Mittwochabend an, ihr Sohn sei vermisst. Da wird nichts unternommen. Dann geht am Freitagabend ein anonymer Anruf ein und die Suchaktion beginnt erst am Samstag? Eyal Schärfstein. Wieso holt Ilana diesen Karrieristen mit ins Boot? Eine derartige Aktion bei Nacht erfordert ganz andere Ausrüstung und Etatmittel. Und ihr wisst, wie schwer die zu bekommen sind. Avi hatte für die Entscheidung Rückendeckung von mir. Und in der öffentlichen Telefonzelle, von der aus der Anruf getätigt wurde, haben wir keine verwertbaren Spuren gefunden, oder? Bis jetzt nicht. Computerauswertung? Pornoseiten? Kein Mensch ist mir je so nah wie Ilana gewesen. Nichts Wesentliches. Und bisher dachte ich, dass Ilana ebenso empfindet. Was sonst? Er hat einen Rucksack dabei. Ein Adidas-Imitat. Schwarz mit weißen Streifen. Ein Junge von 16 Jahren verschwindet nicht einfach, ohne Spuren zu hinterlassen. Er muss irgendwo sichtbar werden. Und sei es, dass er Geld abhebt. Er hat kein eigenes Konto. Es gibt in dieser Familie irgendetwas, das zu benennen mir noch schwerfällt. Ofa Sharabi hat so gut wie keine Freunde und scheint extrem introvertiert zu sein. Er lässt seine Eltern nicht an seinem Leben teilhaben. Nach meiner Erfahrung sind das Verhaltensmuster, die auf Selbstmord hinweisen. Jemand, der sich umbringt, will doch meistens gerade, dass man ihn findet. Gehst du davon aus, dass er Opfer einer Straftat wurde? Nach meiner Einschätzung hat die Ermittlung noch gar nicht begonnen. Weshalb jede Möglichkeit in Frage kommt. Auch Mord. Vielleicht hat er Kontakt zu jemandem aufgenommen, von dem wir gar nichts wissen. Das ist natürlich gut möglich, Avi. Avi? Hast du die Protokolle von Offers Handygesprächen der letzten Wochen angefordert? Nein, ich bin noch nicht dazu gekommen, aber... Hab ich gemacht. Für das ganze letzte Jahr. Ich gebe die Protokolle durch, sobald sie da sind. Sehr gut. Eyal, könntest du nochmal die Klassenkameraden befragen und alle Schüler auf Vorstrafen abklopfen? Klar. Ich wollte ohnehin gerade zur Schule fahren. Bis später. Wenn sich die Vermisstensache zu einer Morduntersuchung entwickelt, sind wir eventuell gezwungen, eine Sonderermittlungseinheit aufzustellen und ihr den Fall zu übertragen. Aber darauf habe ich keinen Einfluss. Papa, Mama, ich weiß, dass ihr schon seit Tagen nach mir sucht. Aber ich rate euch, damit aufzuhören, denn ihr werdet nichts finden. Auch die Polizei wird nichts finden, nicht einmal mit ihren Spürhunden. Wir drei wissen, dass ich schon vor langer Zeit verschwunden bin. Ich frage mich, warum ihr ausgerechnet jetzt nach mir sucht. So lange konntet ihr einfach nicht sehen, was mit eurem Kind passiert. So lange wolltet ihr nicht sehen, dass es anders ist. Anders als ihr selbst. Euch unverständlich. Ein Eigenbrötler. Eigenbrötler. Würde Offa dieses Wort benutzen? Nein. Zu altmodisch. Ich weiß, dieser Brief wird euch wehtun. Aber ihr habt mir auch wehgetan. Ihr hättet das verhindern können und habt es nicht getan. Habt euch an mich erinnert, als es zu spät war. Ihr werdet euch sicherlich fragen, wo ich jetzt bin und von wo ich schreibe. Ich kann nur sagen, dass ich mich an einem weit entfernten Ort aufhalte, einem Ort, an dem alles gut ist. Schon nicht mehr der eure, Offa. Wow. Es ist also soweit. Es war wie bei Kafka. Ja. Kafkas Brief an den Vater, einer der größten literarischen Entwürfe überhaupt, wurde nicht als literarisches Werk geschrieben, sondern nur für einen einzigen Leser bestimmt. Kann ich es lesen? Nein, so weit bin ich noch nicht. Da. Weißt du was? Da. Da. Ich gehe noch ein bisschen mit dem Kleinen spazieren. Da. Da. Was? Jetzt noch? Ich wollte ihn gerade baden. Und das mache ich später. Ich drehe noch eine Runde, okay? Ich freue mich so für dich. Übrigens, Inspektor Avram hat angerufen. Du sollst morgen noch mal ins Präsidium kommen. Ah ja? Bestimmt wegen der Nachhilfestunden. Die Einweghandschuhe hatte er unterwegs in einer Drogerie gekauft. Er zog sie an, bevor er den Brief in einen Umschlag steckte. Als sie unten im Hausflur an den Briefkästen vorbeikamen, warf er den Umschlag in den Briefkasten der Sharabis. Die Handschuhe entsorgte er zusammen mit dem Müll. Ilana, kann das nicht warten? Ich habe Offas Vater in meinem Büro. Nein! Eyal hat neue Ermittlungsergebnisse. Wusstest du das, Avi? Es gibt einen Freund von Offa, Yaniv Nischer. Ach, so? Offa ist nicht weggelaufen und er hat sich auch nicht umgebracht. Ach, das sagt der Freund? Nein, der Freund sagt, dass Offa ein Date hatte. Wann fand es statt? Es sollte am Freitagabend, 2 Tage nach seinem Verschwinden, stattfinden. Und wer ist das Mädchen? Eine Freundin der Freundin von Yaniv Nischer. Und hast du mit ihr gesprochen? Noch nicht. Sie geht auf ein Gymnasium in Kiryat Sharet. Gut, Eyal. Und noch was. Avi, du hattest gar nicht erwähnt, dass sie eine behinderte Tochter haben. Wer? Die Sharabis. Sie haben eine Tochter mit Down-Syndrom. Ich... A.W., ist dir, als du in der Wohnung warst, irgendetwas in dem Zimmer der Schwester aufgefallen? Nein, weil ich war gar nicht drin. Ich hatte das Gefühl, Hanna Sharabi wollte, dass das Zimmer versperrt bleibt. Gut, ich fahre dann mal zu dem Mädchen. Vielleicht ist sie ja der Mensch, den wir gesucht haben. 5 Tage? Und ich habe nichts gewusst. Irgendetwas Neues? Bislang noch nicht. Sie sind also der Vater? Ja. Rafael Sharabi. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Sie sind leitender Schiffsingenieur. Ja, Containerfrachter. Fülliger Typ, Mitte 40. Nur wenige Zentimeter größer als ich. Dann sind Sie öfter für längere Zeit unterwegs. In der Regel mache ich kurze Passagen. Limassol, Türkei. Überfahrten von ein paar Tagen. Alle paar Monate auch mal längere Passagen, etwa nach Koper oder Triest. Koper? Wo liegt Koper? Schildern Sie uns den Dienstag. Die letzten 24 Stunden vor Offas Verschwinden. Ich wachte um 6 Uhr auf und habe Offa und den Kleinen geweckt. Und was ist mit Ihrer Tochter? Die weckt meine Frau. Um 7:30 kam der Fahrdienst, um sie zur Schule abzuholen. Ich brachte den Kleinen zum Kindergarten und Offa ist zur Schule aufgebrochen. Hanna und ich waren noch einkaufen. Am Nachmittag habe ich meinen Koffer gepackt. Und was geschah am Nachmittag? Offa kam als Erste von der Schule, hat Hausaufgaben gemacht. Dann kam der Kleine, die Mutter eines Kindergartenfreundes hatte ihn mitgebracht. Die Tochter kam um 5. Ach, so spät? Auf welcher Schule ist sie denn? Sie ist auf einer Sonderschule. Warum? Sie leidet an einer Behinderung. Also wohnt sie zu Hause? Sie ist nicht in einer Einrichtung untergebracht? Nein, Hanna will das nicht. Deshalb hat sie auch ihre Arbeit im Kindergarten aufgegeben. Wie ist Offa damit klargekommen? Als er noch kleiner war, hat er sich geschämt. Hat in der Schule gesagt, er hätte keine Geschwister. In der letzten Zeit hat er ihr aber immer geholfen. Offa hat als Erster die Zeichensprache erlernt, weil sie schlecht hört. Wie heißt sie? Sie heißt Danit. Hatten Sie Streit an jenem Abend? Wer? Sie und Ihre Frau oder vielleicht Sie beide mit Offa? Nicht, dass ich wüsste. Weshalb? Ich frage nur. Was haben Sie abends gemacht? Hanna hat Danit und den Kleinen ins Bett gebracht. Offa hat am Computer gesessen. Hanna und ich sind gegen 21.30 Uhr noch ausgegangen, wie vor jeder Passage. Wir haben Freunde in einem Café getroffen. Im Zentrum. Wie war das für Offa? Was war wie? Dass Sie über längere Zeit nicht zu Hause waren. Einmal, als er klein war, bin ich von einer langen Fahrt zurückgekommen. Da hat er sich nicht mehr an mich erinnert. Hat felsenfest behauptet, ich sei nicht sein Vater. Und hat mich Onkel genannt. Als er älter wurde, ging es. Er unterstützt Hanna sehr. Wir warten darauf, dass er 17 wird, damit er seinen Führerschein machen kann. Hanna fährt ja kein Auto. Mag sein, dass es nicht leicht für ihn war. Inwiefern? Wissen Sie, ich bin in einem armen Elternhaus aufgewachsen und ich habe sehr früh angefangen zu arbeiten. Mir war immer wichtig, dass meine Kinder in besseren Verhältnissen leben und etwas lernen. Offa arbeitet hart für die Schule. Vielleicht haben wir zu viel verlangt. Sie würden also sagen, Offa hat es nicht ganz leicht zu Hause. Kann sein. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, bis er verschwunden ist. Und er hat sich nie beklagt. Und was ist mit Freunden? Mit Mädchen? Ich glaube nicht, dass er schon mit Mädchen aus war. Aber in seinem Alter war ich auch schüchtern. Die Armee wird Offa aufgeschlossen machen, so war es auch bei mir. Wissen Sie, wie stolz mich das gemacht hat, ihn lernen zu sehen. Und am Mittwochmorgen, was geschah da? Ich habe das Haus um 5 Uhr verlassen. Die Kinder haben noch geschlafen. Ich bin dann mit dem Wagen nach Ashdod gefahren und habe ihn am Hafen abgestellt. Wie immer. Versuchen Sie mir zu sagen, nach Ihrem Bauchgefühl. Wo meinen Sie, steckt Offa jetzt? Was könnte ihm passiert sein? Ich weiß es nicht. Er gibt mir Einblick in Offas Leben. Dafür bin ich ihm dankbar. Natürlich gegen Bezahlung. Obwohl ich ihm nicht deswegen die Nachhilfestunden gegeben habe. Weswegen dann? Ihm war klar, dass dieser kleine Inspektor in seinem kleinen fensterlosen Raum, dieser dickliche kleine Mann, der mit Sicherheit weder Frau noch Kinder hatte, nicht wusste, wer der anonyme Anrufer gewesen war. Weil ich Offa helfen wollte, weil ich ihn nur zu gut verstehen konnte. Wie ist er denn, Ihrer Meinung nach? Offa verfügt nicht über diese Sicherheit, diese selbstgefällige Art, die Gymnasiasten seines Alters üblicherweise auszeichnet. Er hat die verletzliche Seele eines Künstlers. Was meinen Sie mit verletzlich? Er war voller Selbstzweifel und die standen in keinem Verhältnis zu seiner tatsächlichen Begabung. Sie kamen einzig durch seine Herkunft. Sind nicht alle Kinder so? Sie haben keine Kinder, oder? Nein. Dieser Polizist hatte ihm gefallen. Vom ersten Augenblick an. Denken Sie, Offa war wütend auf seine Eltern? Nein, damit gehen Sie zu weit. Ich denke, es ist ein warmes Zuhause. Ich sage bloß, dass die Scharabis diese künstlerische Seite an Offa nicht sehen konnten, weil sie ihren Horizont übersteigt. Sie konnten einfach nicht sehen, was ich gesehen habe. Und deshalb ist es so schade, dass wir mit den Stunden aufgehört haben. Warum haben Sie aufgehört? Ich glaube, die Stunden wurden eingestellt, gerade weil sie so erfolgreich waren. Und Offa? Wollte er weitermachen? Da bin ich mir ganz sicher. Gesagt hat er es Ihnen nicht. Er hätte nicht gewagt, irgendetwas zu sagen, das seinen Eltern widersprochen hätte. Und seitdem Sie ihm keine Nachhilfestunden mehr geben, ist auch die Verbindung zwischen Ihnen abgebrochen. Ab und zu sind wir uns im Treppenhaus begegnet, aber ich hatte den Eindruck, dass er mir aus dem Weg ging. Ich glaube, es hat ihn beschämt. Und er fühlte sich mir gegenüber schuldig. Was er ja gar nicht musste. Gerne hätte er das psychologische Profil Offers noch präzisiert, doch Inspektor Avram langweilte ihn stattdessen mit den üblichen Standardfragen. Als er abends im Bett lag, überlegte er, wer wohl der erste Leser seines Briefes gewesen sein mochte. Die Mutter oder der Vater? Der Schulleiter des Gymnasiums, an dem Sef Avni unterrichtet, hat keinerlei Hinweise auf ein Vergehen des Lehrers. Und Offas Eltern sagen aus, sie hätten den Nachhilfeunterricht auf Offas ausdrücklichen Wunsch beendet. Sie selbst hätten den Lehrer sehr gemocht. Und es bleibt keine Möglichkeit mehr, als die Fernsehanstalten zu informieren. Niemand ist begeistert von der Geschichte, weil es keine Geschichte gibt. Wo ist der Rucksack jetzt? Ich habe ihn sofort zur Spurensicherung gegeben. Sehr gut. Warum wird Schärfstein als Erster informiert? Wer hat ihn gefunden? Der Bauunternehmer, dem der Container gehört. Als er ihn öffnete, fand er Bücher und Hefte. Außerdem Offa Scharabis Personalausweis. Er hat sich an das Bild des Jungen aus den Nachrichten erinnert. Warum die Spurensicherung? Weißt du, wie viele Fingerabdrücke da drauf sein werden? Von seinen Eltern, von den Klassenkameraden, von was bringt das? Avi, es ist der richtige Weg. Der Rucksack kann auf keinen Fall länger als 3 Tage im Container gelegen haben, weil er da das letzte Mal geleert worden ist. Es wird Tage dauern, bis die ersten Ergebnisse da sind. Ich werde die Rechtsabteilung fragen, ob wir eine Abhöraktion genehmigt bekommen. Stopp. Wer soll abgehört werden? Die Telefone der Eltern. Festnetz und Mobiltelefone. Wozu? Wir wollen überprüfen, ob die Aussagen der Eltern der Wahrheit entsprechen. Okay, du bist der Meinung, ich habe die ganzen Verhöre vergeigt. Aber glaubst du, wenn sie gelogen haben, dass sie das jemandem am Telefon sagen würden? Wir wollen lediglich die Möglichkeit ausschließen, dass sie nicht alles gesagt haben. Ja, aber dann lade ich sie zur Vernehmung vor. Wozu muss ihr Telefon abgehört werden? Weil wir feststecken. Außerdem fängt man an, mir Fragen zu stellen, wie es sein könne, dass wir nach 2,5 Wochen nicht einmal die leiseste Ahnung haben, was Offer passiert ist. Die Idee ist auch aufgekommen, weil Ilana und mir überhaupt nicht wohl bei dem Gedanken ist, dass Offers Rucksack erst in einem Container in Tel Aviv gefunden wurde, nachdem sein Vater aus dem Ausland zurückgekehrt war. Der Rucksack ist 1,5 Wochen, nachdem der Vater wieder da war, gefunden worden. Und nicht am nächsten Tag. Überlegt mal. Wenn wir davon ausgehen, dass Offer Sharabi seit Dienstagnachmittag vermisst wird, denn das ist der letzte Zeitpunkt, von dem wir mit Sicherheit sagen können, wo er war, dann ändert sich das Bild. Das heißt, er wird vermisst, noch bevor der Vater abreist und nicht erst danach. Dann kann die Tatsache, dass der Rucksack gefunden wird, nachdem der Vater wieder zurück ist, eine andere Bedeutung haben. Es ist doch sonderbar, dass die Tasche 2 Wochen nach dem Verschwinden des Jungen auftaucht. Das ist mir zu spekulativ. Hast du eine andere Theorie, die uns erklärt, warum es uns nicht gelingt, zu rekonstruieren, was am Mittwoch passiert ist? Ich? Ich habe keine Theorie. Und ich suche auch nicht danach. Ich habe die Aussagen der Eltern. Du bist derjenige, der mit Theorien arbeitet. Was ist denn aus deiner Theorie mit dem Date geworden? Fehlanzeige. Offa hat das Date nicht abgesagt. Das Mädchen und er hatten sich zuvor auch nur einmal gesehen. Sie war enttäuscht, dass er nicht kam. Ja, bitte? Ja, der ist hier. Einen Moment. Avi, ein Anruf für dich. Michal Avni. Ach, noch ist es nicht so heiß auf dem Balkon. Ah, ein Briefroman. Ja. Ich gehe, während du liest, mit Eli spazieren. Selvi, ich bin so gespannt. Der zweite Brief enthielt die eindringlichsten Zeilen, die Offa bislang geschrieben hatte. Jahrelang habt ihr versucht, mich auszuhungern. Habt mir das vorenthalten, was ich benötigt hätte. Wolltet mich klein halten. Den zweiten und dritten Brief hatte er am helllichten Tag und fast ohne jede Furcht in den Kasten gesteckt. Dabei hatte er dünne Lederhandschuhe getragen, die er in einem Autozubehörshop gekauft hat. Habt ihr versucht, euch einzureden, jemand anderes hätte sie in meinem Namen geschrieben, um euch nicht mit meinem Schmerz auseinandersetzen zu müssen? Und was habt ihr mit den Briefen gemacht, nachdem ihr sie gelesen habt? Habt ihr sie vernichtet, damit ihr die Worte, die ihr nicht hören wollt, nicht noch einmal lesen müsst? Aber ich werde niemals aufhören zu schreiben. Schon nicht mehr der eure Offa. Sam, was soll das heißen? Offa erklärt, was passiert ist. Woher weißt du, was passiert ist? Ich weiß es gar nicht. Ich versuche es mir lediglich vorzustellen. Mir macht das Angst. Wirklich? Wunderbar. Das genau muss Literatur leisten. Warum bist du ausgerechnet auf Offa gekommen? Weil ich ihn kenne und weil ich eine Figur in ihm gesehen habe, die mich fasziniert. Ich habe ziemlichen Einfluss auf sein Leben gehabt und deshalb fühle ich mich seiner Geschichte auch so nah. Okay. Wenn du es veröffentlichen willst, musst du die Namen ändern. Weißt du, wie seine Eltern reagieren würden? Vielleicht werde ich es irgendwann wissen. Ich habe ihnen die Briefe geschickt. Du hast was? Ich habe die Briefe in ihren Briefkasten gesteckt. Keine Sorge, sie sind nicht unterschrieben. Ich hatte keine Wahl. Offers Eltern sind nun einmal die Adressaten. Du spinnst doch, oder? Sie wissen doch nicht, dass ich es war. Ich kann es nicht glauben. Sevi, ist irgendwas zwischen Offa und dir gewesen? Also, Michal. Ist etwas zwischen Offa und dir gewesen? Nein, also wirklich. Du musst zur Polizei gehen. Ich rufe jetzt Inspektor Avram an. Wie geht es Ihnen? Der Inspektor saß eingezwängt zwischen Schreibtisch und Wand. In Uniform. Er spürte eine Art freudige Erregung. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, möchten Sie mit mir über eine andere Angelegenheit sprechen. Aber ich muss Ihnen auch noch einige Fragen im Zusammenhang mit dem Fall des vermissten Offa Sharabi stellen. Mein Anliegen hängt auch damit zusammen. Wollen Sie das Aufnahmegerät einschalten? Oder fangen wir noch nicht an? Ich höre. Also. Vor 2 Wochen gab es einen anonymen Anruf bei der Polizei, in dem jemand behauptet hat, man müsse Offa im Dünenabschnitt H300 suchen. Ich möchte sagen, dass ich derjenige war, der angerufen hat. Er registrierte Erstaunen in Inspektor Avrams Augen. Vielleicht bereute dieser, das Aufnahmegerät nicht eingeschaltet zu haben. Fahren Sie fort. Ich war auch überrascht, als es passiert ist. Ich hatte nicht die Absicht gehabt, der Polizei einen Hinweis auf eine Leiche zu geben. Ich wollte sagen, ich hätte Offa gesehen und dass man dort nach ihm suchen sollte. Offenbar, wegen der Anspannung habe ich dann etwas anderes gesagt. Und hauptsächlich, deswegen möchte ich mich entschuldigen. Als Sie Offa in den Dünen gesehen haben, hat er da seinen Rucksack dabei gehabt? Ich habe ihn nicht gesehen, das versuche ich Ihnen doch zu erzählen. Ich habe alles erfunden. Und dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich verstehe es nicht. Zev Avni kommt morgens um 9 Uhr in mein Büro. Er trägt eine schwarze Hose und ein hellblaues Anzughemd, als hätte er sich für eine feierliche Dienstbesprechung in Schale geworfen. Wie eine Polizeiuniform. Vernehmung, Zev Avni, 22. Mai, 11.30 Uhr. Anwesend der Genannte und Hauptkommissar Avram. Denken Sie, Offa hat sie geliebt? Ich kann seinen Anblick nicht länger ertragen. Das wäre eine absonderliche Frage. Offa hat gespürt, dass ich bereit war, ihm etwas zu geben, das andere ihm nicht gegeben haben. Ich weiß nicht, ob er mich geliebt hat. Und haben Sie ihn geliebt? Dieser Ausdruck ist hier fehl am Platz. Ich liebe meinen Sohn. Für Offa habe ich viel Empathie empfunden und ich wollte ihm helfen. Wie auch immer, ich habe ihm noch etwas zu sagen. Ich höre. Ich habe auch die Briefe in Offas Namen geschrieben. Von welchen Briefen reden Sie? Diese Briefe. Hier in diesem Heft stehen sie. Wo habt ihr die beiden Briefe gelesen, die ich euch geschickt habe? In meinem Zimmer? Im Wohnzimmer? Und was habt ihr gedacht, als ihr sie gelesen habt? Habt ihr versucht, euch einzureden, jemand anders hätte sie in meinem Namen geschrieben, um euch nicht mit meinem Schmerz auseinandersetzen zu müssen? Aber ich werde niemals aufhören zu schreiben. Was bedeutet das? Hier und da habe ich noch ein paar Formulierungen geändert, aber im Grunde sind das die Texte, die ich in Briefform den Scharabis habe zukommen lassen. Warum haben Sie das getan? Wissen Sie, das ist eine lange Geschichte. Ich bin hier, um sie Ihnen zu erzählen. Kann es sein, dass dieser Irre sich auch in dich verliebt hat? Eyal, was soll das? Liebeswahn ist ein Tatmotiv. Die Frage ist, warum haben die Eltern uns diese Briefe unterschlagen? Wir besorgen uns einen Durchsuchungsbeschluss. Wenn sie die Briefe vernichtet haben, dann haben wir ein Problem. Wir sollten die Eltern 48 Stunden in Gewahrsam nehmen. Dafür ist es noch zu früh. Ich kann nicht die Eltern eines vermissten Kindes einfach so verhaften. Selbst wenn sie die Briefe bekommen haben, wofür wir keinerlei Beweise haben. Vielleicht haben sie sie gar nicht bekommen. Es kann auch sein, dass sie jemand aus dem Kasten genommen hat. Was haltet ihr davon, wenn wir den Irren zur Kooperation ermuntern? Kooperation? In welcher Form? Wir signalisieren ihm, wir seien bereit, sein Geständnis zu vergessen und über alles hinwegzusehen, was er getan hat, mangels öffentlichen Interesses. Gesetzt den Fall, er ruft Offas Eltern an und sagt ihnen, er habe die Briefe geschrieben und er wisse, wo sich Offa befindet. Das ist nicht dein Ernst. Gute Idee, Eyal. Das Gespräch wird aufgezeichnet. Hallo? Spreche ich mit der Familie Scharabi? Ja, wer ist denn da? Ich rufe wegen Offa an. Raphael? Hören Sie mich? Wer ist da? Was wollen Sie? Ich habe Offas Briefe in Ihren Briefkasten gesteckt. Ich weiß, wo Offa sich aufhält. Wer sind Sie? Ich weiß, was Offa genau getan hat, seit er verschwunden ist. Hallo? Ich rufe Sie heute Abend an, um es Ihnen zu sagen. Es ist 18 Uhr und Offas Eltern haben sich immer noch nicht gemeldet. Die Tatsache, dass sie Informationen verschwiegen haben, besagt noch nicht, dass sie auch wissen, was Offa passiert ist. Das Meer beruhigt mich. Wann habe ich eigentlich meine Eltern das letzte Mal besucht? Das ist schon Monate her. Was ist das? 3 Wochen zuvor wollte ich sie nur loswerden. Briefe, die in ihrem Briefkasten gesteckt haben, Frau Sharabi. Wir 3 wissen, dass ich schon vor langer Zeit verschwunden bin. Schon nicht mehr der eure, euer Sohn Offa. Das ist ein Brief von Offa. Nein. Das ist nicht Offas Schrift. Woher haben Sie diesen Brief? Sie haben den Brief. Wir haben nur die Abschrift. Ich habe diesen Brief noch nie gesehen. Vor 3 Wochen habe ich Sie gefragt, warum es keine Kriminalromane auf Hebräisch gibt. Warum haben Sie den Telefonanruf nicht gemeldet? Welchen Telefonanruf? Der Anruf, den Sie gestern Morgen erhalten haben. Sie wissen, wovon ich spreche. Ja. Worum ging es bei diesem Telefonat? Irgendjemand hat behauptet, dass er Offa kennt und dass er später nochmal anruft, um uns zu sagen, wo er ist. Wir suchen Ihren Sohn seit 3 Wochen. Ich weiß nicht, wie viele Beamte jeden Stein umgedreht haben. Ich selbst gehe mit Offa Sharabi im Kopf schlafen und wache morgens mit ihm wieder auf. Und Sie bekommen einen Anruf von jemandem, der Ihnen sagt, er wüsste, wo sich Offa befindet und melden ihn nicht. Haben Sie den Verstand verloren? Wir haben nicht geglaubt, dass er Offa kennt. Wir haben gedacht, jemand belästigt uns. Ein Irrer. Ich glaube nicht, dass eine Mutter, deren Sohn seit 3 Wochen vermisst wird, so einen Anruf nicht ernst nimmt. So etwas gibt es nicht. So eine Mutter existiert einfach nicht. Sie hätten mich anrufen müssen. Der Anrufer hat angekündigt, er würde am Abend wieder anrufen und Ihnen mitteilen, wo sich Offa befindet, richtig? Und wenn er nun tatsächlich etwas weiß, wir hätten das Gespräch orten und ihn uns schnappen können. Kennen Sie eine Mutter auf der Welt, die eine solche Chance vertan hätte? Er hat doch aber gar nicht angerufen. Aber das wussten Sie am Vormittag noch nicht! Was wollen Sie von mir? Sie haben gesagt, Offa habe am Mittwoch um 7:45 das Haus verlassen und sich auf den Weg zur Schule gemacht. Stimmt das? Ja. Und Sie sind sicher, dass er zur Schule wollte? Sie haben damals nicht gewusst und wissen auch jetzt nicht, dass er andere Pläne hatte. Nein. Das ist Offas Stundenplan. Am Mittwoch hätte er Algebra, Englisch und Soziologie gehabt. Und das ist die Liste der Bücher, die in Offas Rucksack waren. Staatsbürgerkunde, hebräische Grammatik. Kein Algebra-Buch, kein Englischbuch. Was schließen Sie daraus? Kann es sein, dass er wusste... Ich schließe daraus, dass Offa, sollte er seine Tasche selbst gepackt haben, nicht vorhatte, am Mittwoch zur Schule zu gehen. Mhm. Sie haben mir gesagt, Offa sei ein ordentlicher Junge. Ja, das stimmt. Ja, aber dann hätte er doch sicherlich, als er am Dienstag nach Hause gekommen ist, die Bücher, die er für Mittwoch nicht gebraucht hätte, aus seinem Rucksack rausgenommen, oder? Wahrscheinlich. Und da gibt es noch eine andere Möglichkeit. Offa ist am Dienstag nach Hause gekommen. Die Schulbücher hat er rausgenommen. Vielleicht hat er auch Hausaufgaben gemacht. Und dann hat irgendein anderer die Bücher, die wir gefunden haben, in den Rucksack gesteckt. Wann genau, das weiß ich nicht. Aber es war nicht Offer, sondern jemand, der Offers Stundenplan nicht kannte. Jemand hat einfach irgendwelche Bücher in den Rucksack gesteckt, bevor er ihn in den Container geworfen hat. Hannah. In dem Rucksack war ein Sprachbuch für Hebräisch. Offer hat gar kein Hebräisch mehr. Er hat im letzten Jahr seine Abschlussprüfung gemacht. Gehen Sie weg. Kommst du mal eben, Avi? Nicht jetzt. Ich bin mittendrin. Avi, komm mit. Er hat gestanden. Raphael Charabi. Als ich ihm gesagt habe, dass die Polizei Offers Leiche hätte, ist er zusammengebrochen. Wäre es mir gelungen, den Vater weich zu kochen? Haben Sie Offer gefunden? Bitte hören Sie auf damit. Ihr Mann hat ein umfassendes Geständnis abgelegt, das wir jetzt durchgehen werden. Ihr Mann gibt an, dass er an dem Dienstagabend vor seiner Abreise, als sie mit Freunden in der Stadt waren, um 22:30 allein nach Hause gegangen ist. Diese Version halten wir für nicht glaubwürdig. So war es aber. Bei den bisherigen Vernehmungen haben Sie gesagt, Sie hätten gemeinsam das Café verlassen. Raphael hat sich nicht gut gefühlt und er musste früh schlafen gehen wegen der Arbeit. Ich wollte noch ein bisschen bleiben. Wie viel später als Ihr Mann sind Sie nach Hause gekommen? Weiß nicht, vielleicht eine Stunde? Offer war bereits tot. Ja. Wo war er, als Sie die Wohnung betraten? In seinem Zimmer. Und Ihr Mann? Wo war der? Im Bad. Er hatte sich übergeben. Wie haben Sie Offer gefunden? Raphael hat gesagt, Offer sei etwas zugestoßen. Er hat mich in das Zimmer des Jungen geführt. Wo lag er da? Auf dem Fußboden. Hat er geblutet? Nein, hat er nicht. Da war kein Blut. Dem Geständnis Ihres Mannes zufolge war Offer nicht in seinem Zimmer. So war es aber. Ihr Mann hat gesagt, Offer sei in Danits Zimmer gewesen. Als ich gekommen bin, war er in seinem Zimmer. Hannah, wissen Sie, was Offer in Danits Zimmer gemacht hat? Er war nicht dort. Er war in seinem Zimmer. Ihr Mann hat etwas anderes ausgesagt. Er war nicht dort, er war in seinem Zimmer. Sagen Sie mir, wie lange das schon lief? Wie oft hat sich Offer an Danit vergangen? Wann hat er damit angefangen, sie zu missbrauchen? Er war nicht dort, er war in seinem Zimmer. Verdammt, Sie müssen mit mir reden, um Ihren Kindern zu helfen. Sie haben eine Tochter, um die man sich kümmern muss. Sagen Sie mir nicht, wie ich mich um meine Kinder kümmern soll. Ich werde meinen Kindern nichts antun, egal wer das von mir verlangt. Was hat Ihr Mann Ihnen erzählt? Gar nichts. Es hat Streit gegeben zwischen Offer und ihm. Worüber? Hat er mir nicht gesagt. Ach, und das soll ich Ihnen glauben, dass Sie nicht nachgefragt haben? Hätte das Offer geholfen? Und was ist passiert? Wann? Als es Streit gegeben hat zwischen Offer und ihrem Mann. Raphael hat ihn gegen die Wand gestoßen und Offer hat sich den Kopf angeschlagen und ist gefallen. Es war ein Unfall. In Offers Zimmer ist das passiert. Und wie haben Sie reagiert? Wie meinen Sie denn, habe ich reagiert? Ich weiß nicht, wie Sie reagiert haben. Oh Gott. Was für eine Mutter sind Sie? Ich bitte Sie, mir zu erzählen, wie Ihr Sohn gestorben ist. Und Sie? Lügen und lügen und lügen. Also, was haben Sie mit Offa gemacht, als Sie ihn tot aufgefunden haben? Ich habe ihn in den Arm genommen, was denn sonst? Wie soll ich den Abschlussbericht schreiben? Wie Raphael Scharabi verfrüht nach Hause kam und den Sohn im Zimmer seiner Schwester vorfand. Wie er die Beherrschung verlor. Seinen Sohn von ihr herunterzerrte, ihn schlug und gegen die Wand knallte. Wie der Vater den Leichnam seines Sohnes zusammengestaucht, in einen großen Koffer verstaut und anschließend in den Kofferraum seines Autos gewuchtet hatte. Wie dem Geständnis des Vaters zufolge die Frau sofort die Polizei benachrichtigen wollte und wie er es doch verboten hatte. Wie er sie stattdessen zwang, den Sohn am nächsten Tag als vermisst zu melden. Wie der Vater den Koffer mit der Leiche auf See über Bord warf. Wie er Bücher in den Rucksack hineinstopfte und diesen dann in den Container legte. Ich müsste auch schreiben, dass die Suche nach Offa auf hoher See weitergeht. Stattdessen schreibe ich... Lieber Papa, liebe Mama, ich schreibe euch, damit ihr euch keine Sorgen mehr um mich macht. Ihr sollt wissen, dass ich gut angekommen bin. Trotz allem, was passiert ist, geht es mir gut. Ich bin jetzt in Copa, einem kleinen schönen Provinzstädtchen. Ich glaube, es würde dir gefallen, Papa, wegen dem schönen Hafen. Fürs Erste habe ich beschlossen, hier zu bleiben, aber wer weiß... Vielleicht komme ich eines Tages zurück. Ich bitte euch um Verzeihung für alles. Der Eure. Euer Sohn Offa. Warum hat Hannah Scharabi sich nicht ihrem Mann widersetzt? Endlich sind wir mal wieder allein. Ohne Schärfstein. Weil sie Angst hatte. Ich verstehe nicht, warum du dir so sicher bist, dass Offa sich an seiner Schwester vergangen hat. Warum glaubst du dem Vater? Ilana... Das ist doch keine Frage des Glaubens. Vielleicht hat die Mutter nicht gelogen, als sie sagte, sie hätte den Sohn in seinem Zimmer gefunden. Was ist, wenn Offa seine Schwester nicht missbraucht hat? Was soll das heißen? Dass Offas Vater gelogen hat. Die Geschichte, die er erzählt hat, wird das Strafmaß beeinflussen. Zu Recht. Warum ist der Vater vorzeitig nach Hause zurückgekommen? Das haben wir uns nie gefragt. Hat er sich an seiner Tochter vergangen? Hat er gedacht, Offa würde schlafen? Aber was ist, wenn Offa noch wach war und den Vater überrascht hat? Das würde nicht nur erklären, warum der Vater ihn umgebracht hat, sondern auch, warum es ihm so wichtig war, alles zu vertuschen. Offa wollte seine Schwester beschützen? Aber warum erklärt Hannah Scharabi nicht einfach, dass ihr Mann lügt? Du hast doch gesagt, sie hätte Angst vor ihm. Ilana... Ja. Wir haben ihm geglaubt und nicht ihr. Lass uns zurückgehen. Vermisst. Hörspiel nach dem Roman von Dror Mishani. Aus dem Hebräischen von Markus Lemke. Die Rollen und ihre Darsteller: Avi Avram, Samuel Weiß, Hannah Scharabi, Judith Engel, Raphael Scharabi, Bernhard Schütz, Sef Avni, Jens Harzer, Michael Avni, Katja Danowski, Ilana Liss oder Thurmeier, Eyal Schärfstein, Benjamin Kramme. Technische Realisation: Katja Zeitler und Sebastian Ohm. Regieassistenz: Stefanie Porat-Walsch. Hörspielbearbeitung und Regie: Andrea Ghetto. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2014.